Zehntes Kapitel. Was für einen Grad des kleinen Verdienstes die wohltätige Handlung zum Besten der Hebamme mit Recht heischen könnte oder wem dieses Recht eigentlich zustand, das scheint im ersten Anblick nicht wesentlich zu dieser Geschichte zu gehören. So viel war aber gewiss, dass die Frau Pastorin zu der Zeit das Ganze davon trug. Und dennoch kann ich für mein Leben nicht umhin zu denken, dass der Pfarrer selbst, ob er gleich nicht das Glück hatte, zuerst auf den Einfall zu kommen, dennoch, da er den Augenblick, da ihm die Sache vorgetragen wurde, herzlich gern teilnahm daran und ebenso herzlich gerne sein Geld hergab, sie auszuführen, ein Recht zu etwas, wenn nicht zur vollen Hälfte, von aller der Ehre hatte, die ihr gebührte. Der Welt gefiel es damals, die Sache anders zu entscheiden. Legen Sie das Buch weg und ich gebe Ihnen einen halben Tag Zeit, eine wahrscheinliche Mutmaßung über den Grund dieses Verfahrens ausfindig zu machen. Man wisse also, dass ungefähr 5 Jahre vor dem Datum, unter welchem der Hebamme die Bewilligung ausgefertigt wurde, von welchem Sie eine so umständliche Nachricht erhalten, der Pfarrer, mit welchem wir es hier zu tun haben, sich durch einen Fehler gegen alles Dekorum, den er gegen sich selbst, seinen Stand und sein Amt begangen, ins Gerede der Leute gebracht hatte. Und der bestand darin, dass er niemals ein anderes oder besseres Pferd ritt als ein dürres, steifes Ross, ungefähr 9,5 Taler wert, welches, um es kurz zu beschreiben, ein so echter Bruder der Rosinante war, als ihn die leibhaftigste Ähnlichkeit dazu machen konnte. Denn die Beschreibung fehlte nicht um ein Haarbreit, ausgenommen, dass ich mich nicht erinnere, dass irgendwo etwas über die Kurzatmigkeit Rosinantes gesagt worden und auch noch dieses, dass Rosinante, wie es die Glückseligkeit fast aller spanischen Hengste ist, ganz gewiss in allen Punkten ein volles Pferd war. Ich weiß recht gut, dass das Pferd des Helden ein Pferd von sehr keuscher Aufführung war, und das mag Gelegenheit zu einer gegenteiligen Meinung gegeben haben. Es ist aber zur gleichen Zeit ebenso gewiss, dass die Enthaltsamkeit der Rosinante, wie aus dem Abenteuer mit den jangesischen Fuhrleuten zu erweisen ist, aus keinem körperlichen Mangel oder irgend sonst einer Ursache herrührte, als aus Temperament und dem ordentlichen Umlaufe seines Bluts. Und erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, Madame, es gibt viel ehrliche Keuschheit in der Welt, zu deren Gunsten Sie nicht mehr anführen könnten und stünde auch Ihr Leben darauf. Das nebenbei. Da meine Absicht ist, jeder Kreatur, die auf der Szene dieses dramatischen Werks vorkommt, die strengste Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, so konnte ich diese Distinktion Don Quixotes Pferde zum Besten nicht unterdrücken. In allen übrigen Punkten, sage ich, war des Pfarrers Pferd ihm völlig gleich, denn es war so ein mageres und so dünnes, elendes Ross, dass die Demut in eigener Person hätte darauf sitzen können. Nach dem Dafürhalten hier und dort eines Mannes von schwachem Urteile stand es sehr gut in des Pfarrers Macht, der Figur dieses seines Pferdes aufzuhelfen, denn er besaß einen sehr hübschen Reitsattel, der auf dem Gesäß mit grünem Plüsch gepolstert war, ausgeziert mit einer doppelten Reihe von silbernen Stiften und ein herrliches Paar glänzender Messingner Steigbügel, dabei eine Schabracke, die sehr gut dazu passte, von sehr feinem grünen Tuche, am Rande mit schwarzen Spitzen besetzt, wovon lange schwarze seidelne Fransen mit goldenen Fäden vermischt herabhingen. Alles dieses hatte er, nebst Silber, belegten Stangen und einem gehörig zierlichen Zaumzeug, in der Blüte seines Lebens gekauft. Da er aber sein Pferd nicht zum Narren haben wollte, hatte er alles in seiner Studierstube hinter der Türe aufgehängt. Und stattdessen hatte er ganz ernsthaft gerade solch einen Zaum und solch einen Sattel angeschafft, als sich für die Gestalt und den Wert eines solchen Tiers eigentlich schickten und gebührten. Auf den verschiedenen Ritten in seinem Kirchspiele und zu den Besuchen bei dem kleinen Landadel, welcher in der Nachbarschaft um ihn herum wohnte, können Sie leicht begreifen, dass der solcher Gestalt ausstaffierte Pfarrer genug sowohl zu sehen als zu hören bekommen musste, um seine Philosophie vor dem Verrosten zu bewahren. Die Wahrheit zu sagen, konnte er niemals in ein Dorf reiten, ohne die Aufmerksamkeit der Alten und Jungen auf sich zu ziehen. Die Arbeit stand still, wenn er vorbeiritt. Der Eimer blieb im Born schweben, das Spinnrad vergaß seinen Lauf, selbst die Häuflein Kinder beim Kügelchenspiel oder die größeren Buben beim Münz- und Letternspiel vergaßen alles und standen mit offenem Maule, bis sie ihn aus dem Gesicht verloren. Und da seine Bewegung nicht die schnellste war, so hatte er gewöhnlich mehr als zu viel Zeit, seine Bemerkungen anzustellen, das Seufzen der Ernsthaften und das Lachen der Leichtherzigen zu hören, welches er alles mit unvergleichlicher Ruhe ertrug. Sein Charakter war, er liebte einen kurzweiligen Einfall im Grunde der Seele. Und da er sich selbst in dem wahren Punkte der Lächerlichkeit sehe, pflegte er zu sagen, so könne er sich über andere Leute nicht ärgern, wenn sie ihn in einem solchen Lichte erblickten, das ihm selbst so stark auffiele. Dergestalt, dass er bei seinen Freunden, welche wussten, dass die Liebe zum Gelde seine Schwäche nicht war und sich daher am wenigsten ein Gewissen daraus machten, ihn mit seiner drolligen Laune aufzuziehen, anstatt die wahre Ursache anzugeben, lieber in das Gelächter über sich selbst mit einstimmte. Und da er selbst keine Unze Fleisch auf seinen Knochen trug, sondern ebenso hager von Ansehen war als sein Tier, so behauptete er zuweilen, das Pferd wäre so gut, als es der Reiter verdiente. Beide machten einen Zentaur aus einem Stück. Zu anderen Zeiten und bei anderer Laune, wenn er zu stark war, den Versuchungen des falschen Witzes zu unterliegen, sagte er wohl, er fühle sich selbst auf einem guten Wege zur Auszehrung und gab mit vieler Ernsthaftigkeit vor, er könne den Anblick eines feisten Pferdes nicht ausstehen, ohne dass es ihn in der Seele kränkte und ihm der Puls schneller klopfte und dass er das Magere nicht nur deswegen gewählt, dass es seine Gestalt nicht beschimpfen, sondern auch, dass es sein Gemüt nicht niederschlagen sollte. Zu anderen Male gab er wohl 50 sonderbare und entgegenstehende Ursachen an, warum er ein deh- und wehmütiges Gespenst von einem keuchenden Rappen lieber ritte als ein mutiges Pferd. Auf so einem könnte er ganz mechanisch sitzen und nach Herzenslust de vanitate mundi et fuga seculi meditieren, so gut, als ob er einen Totenkopf vor sich stehen hätte, dass er, wenn er so langsam vor sich hinritte, seine Zeit zu allerlei Geistesübungen ebenso gut anwenden könnte, als ob er auf seinem Studierstuhl säße. Er könne eine Lücke in seiner Predigt oder ein Loch in seinen Beinkleidern auf einem so gut als auf dem anderen flicken. Muntres Trottieren und langsames Argumentieren wären, wie Witz und Verstand, zwei unverträgliche Bewegungen. Auf seinem Rosse aber könne er alles miteinander verbinden und vereinigen. Er könne sich darauf seine Predigt überlegen und seinen Husten sich legen lassen und, falls ihn die Natur dazu einlüde, sich zu einem Schläfchen hinlegen. Kurz, der Pfarrer führte bei solchen Angriffen alle Ursachen an, nur die Ware nicht. Und die Ware hielt er zurück, bloß aus einer ihm eigenen Bedenklichkeit, weil er glaubte, sie mache ihm Ehre. Der wahre Knoten der Geschichte aber war folgender. In den ersten Amtsjahren dieses Mannes und zu der Zeit, da der prächtige Sattel und Zaum angeschafft wurden, war es so seine Art oder Eitelkeit oder nennen Sie es, wie Sie wollen, auf der entgegengesetzten Seite so viel zu tun. In der Sprache des Landes, wo er wohnte, hieß es, er hielte große Stücke auf einen guten Reithengst und gewöhnlich hatte er auch einen der besten im ganzen Kirchspiele beständig sattelfertig im Stall stehen. Und da die nächste Hebamme, wie ich Ihnen gesagt habe, nicht näher beim Dorfe wohnte als 7 Meilen, in einer Gegend, wo lauter tiefe Wege waren, so fiel's immer dahin aus, dass selten eine ganze Woche hinging, da nicht an den armen Mann eine flehentliche Bitte um sein Tier gelangte. Er war kein hartherziger Mann und jeder Fall war immer dringender und jammervoller als der vorige. So lieb er also sein Pferd haben mochte, so konnte er es doch nicht übers Herz bringen, Nein zu sagen. Das Ende vom Liede war dann gemeiniglich, dass sein Pferd gedrückt ward oder Drüsen bekam oder die Fußgallen oder ward spatlarm oder hatte sich verfangen oder kurz hatte einen oder den anderen Fehl bekommen, der es untauglich machte, so dass er alle 9 oder 10 Monate eine Krake abzustehen und ein gutes Pferd an ihrer Stadt wieder zu kaufen hatte. Wie hoch sich ein Jahr ins andere gerechnet der Verlust in einer solchen Bilanz belaufen mochte, das überlasse ich einer eigentlich dazu erwählten Zahl von Obmännern zu bestimmen, die selbst bei dergleichen Handel gelitten haben. Aber lass ihn so groß gewesen sein, als er wollte, der ehrliche Mann ertrug ihn viele Jahre lang ohne Murren, bis er endlich nach zu oft wiederholten Zufällen dieser Art es nötig fand, die Sache in Erwägung zu ziehen und beim Überrechnen und Aufsummieren in seinen Gedanken herausbrachte, dass es nicht nur kein Verhältnis gegen seine übrigen Ausgaben hätte, sondern auch schon an und für sich selbst ein so lästiger Artikel wäre, dass er ihn unfähig mache, irgendeine andere großmütige Handlung in seinem Kirchspiele auszuüben. Zudem machte er die Überlegung, dass er mit der Hälfte dieser verrittenen Summe 10-mal so viel Gutes tun könnte. Und was noch mehr Gewicht bei ihm hatte als alle anderen Betrachtungen zusammengenommen, war dies, dass es alle seine Werke der Barmherzigkeit auf einen besonderen Kanal einschränkte, und zwar jenen, der es nach seiner Einbildung am wenigsten bedurfte, nämlich auf den schwangeren und gebärenden Teil seines Kirchspiels. Er behielt nichts übrig für die Schwachen und Kranken, nichts für die betagten Alten, nichts für die jammervollen Auftritte, zu denen er stündig gerufen wurde, wo selbst Armut, Krankheit und Elend beisammen wohnten. Aus diesen Ursachen beschloss er, sich dem Aufwand zu entziehen, und dazu hatte er es, wie es ihm schien, nur 2 mögliche Wege, und diese waren entweder sich zu einem unverbrüchlichen Gesetz zu machen, sein Pferd niemals wieder auszuleihen, man möchte ihn bitten, so sehr man wollte, oder sich darein zu finden, dass er den letzten armen Köter von Rappen, so wie sie ihn zugerichtet hatten, fortritte mit allen seinen Fehlern und Gebrechen bis ans äußerste Ende des Kapitels. Da er beim ersten seiner eigenen Standhaftigkeit nicht traute, erwählte er ganz getrost den zweiten. Und ob er gleich, wie ich gesagt habe, es hätte zu seiner Ehre erklären können, so war er gerade aus Großmut darüber hinweg und wollte lieber die Verachtung seiner Feinde und das Gelächter seiner Freunde erdulden, als sich der Mühe unterziehen, eine Geschichte zu erzählen, welche eine Lobrede auf ihn selbst erscheinen möchte. Ich habe den höchsten Begriff von den großmütigen und zarten Gesinnungen dieses ehrwürdigen Geistlichen aus diesem einzigen Zuge in seinem Charakter gefasst, der nach meiner Meinung ebenso weit geht als irgendeine von den ehrlichen Zärtlichkeiten des unvergleichlichen Ritters von La Mancha, welchen ich im Vorbeigehen gesagt mit allen seinen Narrheiten lieber habe und viel weiter gereist sein würde, um ihn zu besuchen, als den größten Helden des Altertums. Aber das ist nicht die Moral aus meiner Erzählung. Was ich eigentlich im Sinne hatte, war zu zeigen, wie sich die Welt bei dieser ganzen Sache benahm. Denn Sie müssen wissen, solange als diese Aufklärung dem Pfarrer Ehre gebracht hätte, fand sich keine arme Seele, die dahinter zu kommen vermochte. Ich glaube, seine Feinde wollten nicht und seine Freunde konnten nicht. Aber sobald er für eine Hebamme sorgte und das Geld für ihr Examen und ihren Erlaubnisschein bezahlte, gleich war das ganze Geheimnis heraus. Jedes Pferd, das ihm draufgegangen war und noch ein paar darüber, mit allen Umständen, wie sie zugrunde gerichtet wurden, kamen ans Licht und wurden der Länge nach her erzählt. Die Geschichte griff um sich wie das wilde Feuer. Der Pfarrer habe einen neuen Anfall vom Hochmutsteufel bekommen und er stünde im Begriff, sich noch einmal in seinem Leben ein gutes Pferd zu halten. Und wenn das geschehe, so wäre es klar wie die liebe Sonne am hellen Mittage, dass er die Ausgabe für die Hebamme in einem einzigen Jahre zehnfach im Sacke behielte. Und also ließ man einen jeden beurteilen, was für Absichten er bei dieser ausgeübten Barmherzigkeit gehabt hätte. Was er für Absichten bei dieser oder jeder anderen Handlung in seinem Leben gehabt, oder vielmehr, was für Meinungen darüber in dem Gehirne anderer Leute herumschwammen, war ein Gedanke, der zu viel in seinem eigenen umherschwamm und ihn zu oft in seiner Ruhe störte, wenn er eines gesunden Schlafes bedurfte. Vor ungefähr 10 Jahren hatte dieser brave Mann das gute Glück, über diesen Punkt völlig beruhigt zu werden, denn gerade so lang ist es her, dass er seine Pfarrei und zugleich die ganze Welt dahinten ließ, um einem Richter Rechenschaft abzulegen, über den er nicht Ursache haben wird, sich zu beklagen. Es gibt ein unvermeidliches Schicksal, das die Handlungen mancher Menschen begleitet. Lasst sie solche einrichten, wie sie wollen. Sie fallen durch ein gewisses Mittelglas, welches die Strahlen dieser Handlung so verwirrt und in ihrer wahren Richtung solcher Gestalt bricht, dass mit allen Ansprüchen auf Lob, welche die Rechtschaffenheit des Herzens geben kann, diejenigen, die sie ausüben, gleichwohl leben und sterben müssen, ohne es zu genießen.